Er wird sagen, was ihr für einen der Geringsten getan habt, was habt ihr mir getan? Denn er und der Leib sind eins. Vocês fizeram a mim, porque ele e o seu corpo são um. The church does not live alone. It's an institution, it's programs, it's meeting, it's whatever, but does not express the true church. Eine Gemeinde, die nicht alone lebt, ist eine Institution, ein Programm, eine Versammlung, was auch immer, aber sie drückt nicht die wahre Gemeinde aus. Wir müssen also zu dem Punkt kommen, an dem wir einander dienen. Das ist die Art und Weise, wie wir Jesus wirklich dienen. Schau in Galater 6, Vers 2. Here it says, bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. So this is again a level. Einer trage des anderen Last und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Hier heißt es wieder allelon. So look. Also schau. When I carry your burden, but also when I allow you to carry my burden, we are living church. Wenn ich deine Last trage, aber auch wenn ich dir erlaube, meine Last zu tragen, leben wir Gemeinde. Do you know, for me, to be really honest, the last 2 years have been challenging, exciting and yet wonderful. Ganz ehrlich, die letzten 2 Jahre waren für mich herausfordernd, aufregend und doch wunderbar. For me, to train the people in our school, not only to prophesy and heal the sick, but to care for one another, to love one another, to live with one another, has been such a beautiful journey. Für mich war es eine wunderbare Reise, die Menschen in unserer Schule nicht nur darin zu schulen, zu prophezeien und Kranke zu heilen, sondern auch sich umeinander zu kümmern, einander zu lieben und miteinander zu leben. Cuidam uns dos outros, tem sido algo tão profundo. At the end of every graduation, you know, the greatest stories are not, hey, I learned to prophesy, I learned to heal the sick. The greatest story is, I learned to love, I learned the one another. Am Ende eines jeden Abschlusses sind die schönsten Geschichten nicht, ich habe gelernt zu prophezeien, ich habe gelernt, Kranke zu heilen. Die besten Geschichten sind, ich habe gelernt zu lieben, ich habe das einander gelernt. Ich habe gelernt, als echter Christ zu leben. Would you agree with that? Stimmst du dem zu? Mm. And this is what makes it so beautiful. Genau das macht es so schön. This is the heart of the very God. Genau das ist das Herz Gottes. So we are going through all these complicated times where everything is shaken and we keep asking, what's church? Wir gehen also durch die schwierige Zeit, in der alles wackelt und fragen uns immer wieder, was ist Gemeinde? Where have we meet? How often do we have to meet? Who is leading? What are we doing when we meet? Wo und wie oft müssen wir uns treffen? Wer leitet und was machen wir, wenn wir uns treffen? So we are many times trying to replace one religious system with another religious system. So versuchen wir oft, ein religiöses System durch ein anderes zu ersetzen. If you don't live alone, it doesn't matter if you meet with 10 people in the house or with 5,000 people in a huge building. What's the difference? Wenn wir nicht alone leben, ist es egal, ob wir zu 10 in einem Haus oder mit 5,000 Menschen in einem riesigen Gebäude uns treffen. Wo ist da der Unterschied? Meeting and praise Jesus together. Love it. Ich liebe es, in einer großen Versammlung zu sein und Jesus gemeinsam zu loben. I enjoy it. Ich genieße es. Guys, this is not the church that expresses itself. Aber Leute, das ist nicht die Gemeinde, die sich selbst ausdrückt. Enjoying praising Jesus together with other people. Man genießt es nur, Jesus gemeinsam mit anderen Menschen zu loben. Jesus is raising up a church that carries his DNA. Jesus erweckt eine Gemeinde, die seine DNA in sich trägt. If you really look how God functions, wenn du genau hinsiehst, wie Gott funktioniert, Father, Holy Spirit and Son, Vater, Heiliger Geist und Sohn, sie drücken allelon aus. Niemand versucht, nur sein eigenes Ding durchzuziehen. Sie sind alle einander ergeben, um gemeinsam einen großen und wichtigen Zweck zu erfüllen. Es gibt keine Konkurrenz zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Sie arbeiten in Harmonie zusammen, um einen wunderbaren Plan zu erfüllen und Liebe auszudrücken. Schau in Epheser 4, Vers 32. And be kind to one another. Here in this verse, twice the allelon is used. Und seid freundlich zueinander. In diesem Vers wird allelon zweimal verwendet. And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Und seid freundlich zueinander, barmherzig und vergebt einander, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Como também Deus vos perdoou em Cristo. Think about it. The Bible gives us clear instruction how church is supposed to function, and we still focus on the structure and the meetings and what we do. Denk darüber nach. Die Bibel gibt uns klare Anweisungen, wie die Gemeinde funktionieren soll. Und wir konzentrieren uns immer noch auf die Struktur, die Versammlungen und das, was wir tun. On the right doctrine. Auf die richtige Lehre. Oh, I've left this church because this church doesn't preach the new covenant. Oh, ich bin aus dieser Gemeinde ausgetreten, weil diese Gemeinde nicht den neuen Bund lehrt. Ob du die Gemeinde verlassen willst oder nicht, ist deine eigene Sache. Aber warum ist es das Wichtigste, was die Gemeinde lehrt und nicht das, was du selbst lebst? Denk darüber nach. Bist du gütig zu deinen Brüdern und Schwestern? Vergibst du deinen Brüdern und Schwestern? Was nützt es dir, in der perfekten Gemeinde mit dem perfekten Pastor zu sein, der die besten Predigten hält und das tollste Lobpreisteam hat? Aber ihr seid nicht gütig zueinander und vergebt euch gegenseitig nicht. I really like the allelon in the next chapter in Ephesians 5:21. Mir gefällt das Wort allelon im nächsten Kapitel Epheser 5:21 sehr gut. I'll tell you why I like it so specifically. Ich sage dir, warum ich es so sehr mag. Because it's in the context of the much quoted Bible verse that husbands always like to quote. Weil es im Zusammenhang mit dem viel zitierten Bibelvers steht, den Ehemänner immer wieder erwähnen. Wives submit to your husbands. Ihr Frauen ordnet euch euren Ehemännern unter. But you know, before the Bible tells the wife to submit to the husband, the Bible teaches allelon in submission. Aber weißt du, bevor die Bibel den Ehefrauen sagt, sie sollen sich ihren Männern unterordnen, lehrt die Bibel allelon in der Unterordnung. Ephesians 5:21, submitting to one another in the fear of God. Epheser 5:21, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Denk darüber nach. Schau mal, wie wir unser Leben leben, wie wir Dinge einfach tun. Debbie, she feels the responsibility to make sure that everybody's fed well in this house. Debbie fühlt sich dafür verantwortlich, dass alle in diesem Haus zu essen bekommen. And since our house is always full of people, und da unser Haus immer voller Menschen ist, it's a lot of work. Ist das eine Menge Arbeit. So we had guests here. We had a guest here from Europe, stayed for whatever, stayed in Brazil for a month. Wir hatten einen Gast aus Europa, der etwa einen Monat lang bei uns blieb. And you know, and was shocked how much time Debbie spends. Just shocking. Und der Gast war schockiert, wie viel Zeit Debbie nur mit Einkaufen verbringt. I mean, every week she comes home with the trunk completely overloaded. Ich meine, jede Woche kommt sie mit einem völlig überladenen Kofferraum nach Hause. Spends endless hours planning meals, verbringt endlos viel Zeit damit, Mahlzeiten zu planen, cooks with love and care and kindness for everybody, kocht mit Liebe und kümmert sich liebevoll um alle. Do you know, and so look at this. Also schau. I'm the husband, Debbie's the wife. Ich bin der Mann, Debbie ist die Frau. But when it comes to the kitchen, I submit to my wife. Aber wenn es um die Küche geht, ordne ich mich meiner Frau unter. I do. Das tue ich. I tell her, look, you buy what you want, you plan what you want, you cook what you want. Ich sage ihr, schau, du kaufst ein, was du willst, du planst, was du willst, du kochst, was du willst. Wenn du zu mir sagst, ich darf diese Eier nicht essen, sage ich, okay, ich rühre sie nicht an. Ich brauche sie morgen, um etwas Bestimmtes zu kochen. Okay. Es gibt so viele Ehemänner, die nie gelernt haben, sich ihren Frauen zu unterordnen, aber sie verlangen von ihren Frauen, dass sie sich ihnen unterordnen. Wie kann das allelon sein? Ich gründete unsere Schule des Prophetischen und Übernatürlichen, deren Leiter Daniel ist. Wir reden und besprechen die Dinge, damit alles so reibungslos wie möglich abläuft. Ich habe keine Probleme damit, mich Daniel zu unterordnen, wenn er meint, dass gewisse Dinge anders gemacht werden müssen und ich es anders machen würde. Ich ordne mich ihm problemlos unter. Wir arbeiten in unserer Schule so reibungslos zusammen. Ich spreche aus meiner Perspektive. Seine Sichtweise mag anders sein. Aber für mich läuft die Zusammenarbeit mit ihm als Leiter der Schule reibungslos, stressfrei und einfach. Wir ordnen uns gegenseitig unter. Ich ordne mich ihm unter und er sich mir, weil es ein biblisches Allelon ist. Schau dir Galater 3, Vers 13 an. There is twice the Greek word allelon used, and this is our last Bible verse that we use. Hier wird das Wort allelon zweimal verwendet, und das ist der letzte Bibelvers, den wir anschauen. Bearing with one another, here is allelon. Ertragt einander, hier steht allelon. So, if you don't bear with one another, then you're not expressing church. Wenn ihr also nicht einander ertragt, dann drückt ihr nicht Gemeinde aus. And forgiving one another if anyone has a complaint against another. Und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. So, look, I'm gonna finish with this statement. Ich schließe also mit dieser Aussage. If we do not practice this, wenn wir das nicht praktizieren, if we do not live the one another in our daily life, wenn wir in unserem täglichen Leben nicht das einander leben, verhalten wir uns nicht wie Gemeinde und bringen Gemeinde nicht zum Ausdruck. Auch wenn wir an denselben Ort gehen und dieselben Lieder singen. I hope you've enjoyed this. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Share it with everybody that you know if you have enjoyed it. Teile es mit allen, die du kennst, falls es dir gefallen hat. Release a heart cry, say, Jesus, I want to be part of the true church. Setze einen Herzensschrei frei und sage, Jesus, ich möchte Teil der wahren Gemeinde sein. Remember, if you want to be part of the true church because you want to be blessed and you want to be edified and you want to be a consumer, you're not even understanding church. Denk daran, wenn du Teil der wahren Gemeinde sein willst, weil du gesegnet und erbaut werden möchtest und weil du konsumieren willst, hast du Gemeinde nicht verstanden. If you want to be part of the true church because finally what you believe will be taught and will be shared, you have not really understood church. Wenn du Teil der wahren Gemeinde sein willst, weil endlich gelehrt und geteilt werden soll, was du glaubst, hast du Gemeinde nicht wirklich verstanden. But if you want to be part of the true church because you want to give, forgive, love, care and be forgiven and be receiving and be loved and be cared for, then you understand the church. Wenn du aber Teil der wahren Gemeinde sein willst, weil du geben, vergeben, lieben, dich kümmern willst und vergeben werden, empfangen und geliebt werden möchtest, dann hast du Gemeinde verstanden. May through this series, möge durch diese Serie a heart cry be released in Christians all over the world, ein Herzensschrei in den Christen auf der ganzen Welt freigesetzt werden. Of people who want to live church. In Menschen, die Gemeinde leben wollen. The Holy Spirit will join the people together. Und der Heilige Geist wird die Menschen zusammenführen. All over the world, churches will become to actually be alive and live for one another. Überall auf der Welt werden Gemeinden lebendig werden und füreinander leben. And all of this because our focus is Jesus the head, and that's what glorifies him. Und das alles, weil unser Fokus auf Jesus, dem Haupt, liegt und es das ist, was ihn verherrlichen wird. Danke, dass du zuschaust. Wenn du uns noch nicht abonniert hast, abonniere den Kanal. Es war ein Vergnügen, euch zu lernen, Leute. Wir sehen uns. My wonderful friends. Meine wunderbaren Freunde. If you have enjoyed everything that you've learned from us. Wenn dir gefällt, was du von uns gelernt hast. And if you wonder if this is the only thing we have or if there's other resources available. Und du dich fragst, ob dies das einzige ist, was wir haben oder ob es noch weitere Informationen gibt. We have a whole bunch of wonderful resources. Wir haben eine ganze Reihe wunderbarer Ressourcen. We have different courses. Wir bieten verschiedene Kurse an. We have a mentoring group. Wir haben eine Mentoring-Gruppe. We have an amazing School of the Prophetic and Supernatural. Wir haben eine erstaunliche Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. We have a great association that builds orphanages here in Brazil. Wir haben einen großartigen Verein, der hier in Brasilien Waisenhäuser baut. We have wonderful books that are life-changing. Wir haben wunderbare Bücher, die Leben verändern. So if you would like to know everything else that we do to serve Jesus and serve people. Wenn du wissen möchtest, was wir alles tun, um Jesus und den Menschen zu dienen, click on the link on the screen. Klicke auf den angezeigten Link. And you will be directed to the place where we have all the other wonderful resources. Und du wirst zur Seite weitergeleitet, auf der du all die anderen wunderbaren Informationsquellen findest. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen.